Da die Mulle ja auf dem Weg nach Berlin ist, wird sie wohl aktuell irgendwo im Osten sein. Da ist das dann auch mal ganz normal, dass FKK-Liebhaber anzutreffen sind. Dann kommt hier so ein bisschen Fußfetisch-Action auch mal was ganz Neues aus Rainers Erotikwelt. Und dann geht es irgendwie rum, dass man prüde sei, wenn man den Anblick eines nackten Joggers maybe uncool findet oder so. Ganz verstanden habe ich das nicht. Liegt wahrscheinlich am komplexen Schreibstil des Autors. Karl und Luise sind auch wieder genau solche Namen, die man vom Winkler erwartet. Gefühlt vollkommen fehl am Platz und wieder von besonderer Kreativität zeugend. Wahrscheinlich entstammen alle Namen, die Rainer in seinen Geschichten nutzt, aus den 60er-Jahre-Pornotapes von Rudi. Wer weiß das schon? Er lächelte. Und normalerweise begegne ich hier draußen auch niemandem. Besonders um diese Zeit. Die Kids sind noch in der Schule und die Erwachsenen arbeiten. Davon mal abgesehen sind hier ohnehin so gut wie nie Leute. Er sah mich genauer an und fragte, wie stehen Sie eigentlich zur FKK? Ich sah ihn erschrocken an und merkte, dass er mich offenbar genauso musterte, um sich vorzustellen, wie ich nackt aussehen würde. Meinte dann aber nur, nun, in richtiger Atmosphäre habe ich kein Problem, nackt einem Mann gegenüber zu sitzen. Er lächelte. Das meinte ich eigentlich nicht, sondern das allgemeine Nacktsein. Ob sie es gerne sind oder ob sie sich unwohl fühlen. Er überlegte kurz und fügte hinzu. Nun, ich bin neugierig geworden. Dürfte ich fragen, welche Situation das ist? Nun grinste ich. Er schien zu glauben, ich sei prüde. Er runzelte die Stirn, offensichtlich verwirrt über mein Lächeln. Nun, beispielsweise im Swingerclub oder Sexsaunen. So wie bei Blinddatei, bei denen beide direkt wissen, dass es nur um Sex geht. Er sah mich überrascht an und ich beschloss, mir einen Spaß daraus zu machen. Ich war eine erwachsene Frau. Mein erstes Mal lag lange zurück und auch wenn ich derzeit aufgrund meines Jobs keinen festen Freund hatte, so war ich sexuell doch aktiv. Seit ich das erste Mal Sex hatte, habe ich oft viel und gerne ausprobiert. Eine fatale Fehleinschätzung, wer mich für prüde hielt. Das Gegenteil war der Fall. Schon mehr als ein Mann musste sich eingestehen, dass er mich falsch einschätzte, wen er mich ansprach. Ich ging gerne auf Anspielungen ein und hatte auch kein Problem damit, mich mal nackt zu machen, wenn Leute zuschauten. Auch wenn ich das letzte Mal vor vielen Jahren gemacht hatte. Ich lächelte etwas breiter. Auch die eine oder andere Frau war davon nicht verschont geblieben. Ich wusste nicht, warum, aber Lesben standen irgendwie auf mich. Wissen Sie, normalerweise sind Männer, mit denen ich Kontakt pflege, wenn sie nackt sind, eher eingeschüchtert von mir. Besonders, wenn ich selbst auch nackt bin. Er sah mich erstaunt an. Ich lächelte. Mein Körper war super in Schuss, etwas, worauf ich peinlichst genau achtete. Es wird wieder fleißig gelächelt. Kann mir eine Winkler-Story ohne Lächeln auch nicht vorstellen. Lächeln gehört zu Rainers Geschichten wie Dauereinsätze der PI näher zu Malschauerberg. Der Autor pusht hier auch wieder seine Geschichte der Nacktheit, dass es ja ganz normal ist, nackt herumzusteppen und Gott uns nackt geschaffen hat. Nee, Moment. Rainer würde Gott in den Arsch ficken. Er ist das höchste Wesen. Sprich, Rainer meint, dass Menschen nackt geboren worden sind. Und deswegen kann man dann auch so durch die Gegend laufen. Vom Gedanken vielleicht nicht schlimm, aber auch irgendwie komisch. Kleidung schützt vor Sonneneinstrahlung, vor Kälte und vor was weiß ich allem. Und abgesehen davon konnten wir endlich erfahren, dass die Protagonistin nicht prüde ist. Zumindest behauptet sie das von sich selbst. Es wird wohl in Kürze losgehen mit Rainers Lieblingsbeschäftigung. Auch wenn er dieser noch nie selbst gefrönt hat, aber davon schreibt er ja gerne. Es half mir auch im Beruf, dass eine fast reine Männerdomäne war, in der ich arbeitete. Da hatte es Sehnen voreilt, wen man gut aussah, so konnte man mehr als einen alten Mann überreden, wen sie eigentlich nicht wollten. Was allerdings immer seriöses Geschäft war. Mit Partnern und Kunden pflegte ich keinen Sex, doch manche glaubten, sie hätten eine Chance und genau darin liegt mein Geheimnis. Wobei ich auch einige Kolleginnen hatte, die durchaus mit dem einen oder anderen ins Bett stiegen, um ihr Ziel zu erreichen. Das aber hatte ich nicht nötig. Manch einer hätte mich wohl für arrogant gehalten. Ich war seit kurzem auch dreisieg geworden und achtete seither schon alleine beruflich auf meinen Körper, von meinem Privatleben ganz zu schweigen. Der Autor zeichnet hier das Bild der selbstbewussten jungen Karrierefrau, die die Vorzüge ihrer Weiblichkeit zu nutzen weiß, um berufliche Aufstiegschancen zu ergreifen.

Eine Hand hatte er auf seinem Schwanz gelegt und ich sah seine Eichel halb unter der Vorhaut glänzend nass. Ich wollte gar nicht lange herumreden und ging auf ihn zu, setzte mich neben ihn so auf den Tisch, dass er direkt in mich eindringen konnte. Ich war geil nass und ausgehungert und wollte, dass er mich direkt fickte. Die Situation war für mich ungewohnt und doch geil. So eine Geschichte würde sich nie wiederholen, also wollte ich sie auskosten. Als ich auf dem Tisch saß mit geöffneten Beinen, so dass er meine offene Scheide einfach nur mit seinem Schwanz stopfen musste, stellte er sich vor mich. Seinen Schwanz in der Hand, seinen Blick auf meine Brüste und meine nasse Muschi gerichtet. Er war wirklich groß und trotz meiner Erfahrung hatte ich selten einen solch männlichen Schwanz in mir gespürt. Äußerst erotisches Vokabular. Und wir hatten hier eine ganze Passage, die von der Größe des Pensi spricht. Und der ist wirklich groß. Natürlich könnte man meinen, dass die Erwähnung der Größe einen Sinn in der Erotikgeschichte hat. Wegen der Umstände des Schriftstellers kann man hier jedoch auf die Verarbeitung der eigenen anatomischen Möglichkeiten schließen, da er wohl psychisch nicht ganz damit klarkommt, eben nicht dieses überaus brutalen Pensi seinen eigen nennen zu können. Dazu kam, dass er ganz genau wusste, wie ich es mochte. Er fing an, meine Brust mit einer Hand zu massieren und mit jedem Stoß in mich spürte ich seine ganze Macht über mich. Ich liebte es, wen ein Mann mich ausfüllte und vor allem, wen er sich mir überlegen zeigte. Natürlich ist es in einer solchen Situation anders, als ich es gewohnt war, aber es war eine neue Seite an mir, die ich entdeckte. Die Fragen hier sind, woher wusste der Mann, was Luise wollte? Hellseher? Und warum macht der Autor hier seine ganze Kritik an der sexistisch männerdominierten Welt kaputt? Unfassbar. Es dauerte nicht lange, aber war unglaublich befriedigend. Er fickte mich hart, tief und heiß, bis er, als ich kam, seinen Schwanz aus mir herauszog und auf meinen Bauch, Beine, Brüste und meine geile, noch vom Orgasmus zuckende Muschi spritzte. Danach begleitete er mich zum Auto und wir verabschiedeten uns. Gesehen habe ich ihn nie wieder, obwohl ich immer wieder, wenn ich von München nach Berlin hier einen Abstecher machte. Irgendwann traf ich einen anderen jungen Mann, den ich mal nach ihm fragte. Ein Nackter, der hier lang joggte, musste ja irgendjemandem aufgefallen sein. Da meinte der Junge, dass es mal solch jemanden gegeben hatte. Der sei aber bereits vor 8 Jahren bei einem Unfall gestorben. Als er mir das erzählte, wurde mir eiskalt. War das ein Scherz des Jungen? War es jemand anderes, den er meinte? Oder war es ein Geist, der mich geiler als jeder lebende Mann befriedigte? Bis heute ist mir die Antwort nicht klar, aber ich habe beschlossen, es, egal ob Geist oder nicht, einfach als mein geilstes Erlebnis zu betrachten. Ich bin nach dem Gespräch mit dem Jungen nur noch einmal dort gewesen. Danach beschloss ich, es bleiben zu lassen. Bis heute gab es keinen Mann, der mich so gefickt hat wie er. Etwas, was sich ebenfalls durch die Winkler-Kurzgeschichten zieht, wie ein roter Faden, ist dieses komische Geistergedöns. Ich glaube, der Autor ist von seinen ganzen imaginären Gumbels so kopfgefickt, dass er hier nur seine eigene Erfahrung niederschreibt. Wahrscheinlich stellt er sich bei seinen multiplen täglichen Selbstbefriedigungsorgien vor, wirklich Sex zu haben, was dann so weit geht, dass er wirklich denkt, er hätte mit real existierenden Personen und Wassertieren den Akt vollzogen. Wie auch immer, die Geschichte ist vorbei. Bleiben noch die Steckbriefe. 8, kurze Pause im Wald. Name Luise, Alter 30, Geschlecht weiblich, Größe 1,65 Meter, Haare hellbraun, sexuelle Neigungen bisexuell und steht auf SM. Zusatz Geschäftsfrau auf Reisen. Name Karl. Alter 34, Geschlecht männlich, Größe 1,85 Meter, Haare braun, sexuelle Neigungen FKK-Fan. Zusatz Jogger, der gerne nackt laufen geht. Ich finde ja immer äußerst erhellend, dass der Autor in seinen Steckbriefen Informationen unterbringt, die keinerlei Mehrwert für die Geschichte haben, weil diese Informationen einfach irrelevant sind. So wie die SM-Neigung der Mulle. Kam in dieser Geschichte nicht vor, also ist es auch nicht nötig und sinnvoll, diese in den Steckbriefen unterzubringen. Generell, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ist es recht sinnlos, die Steckbriefe ans Ende der Geschichte zu setzen. Denn was soll ich mit den Figuren anfangen, wenn ich mir nicht vorstellen kann, welchen Alters sie sind oder wie sie annähernd aussehen und so? Macht wenig Sinn alles, oder? Abschlusswort. Mit 20 war ich mal in Österreich. Als ich eines Morgens aus dem Hotel kam, dachte ich, ich spinne nicht richtig. Bruder, du kannst doch nicht jedes Sprichwort vergewaltigen, was dir irgendwie in die Fresse geschmissen wird. Ich spinne nicht richtig. Ich glaube, ich spinne, Alter. Ich spinne nicht richtig, als ein nacktes Paar mir nur mit Sportschuhen an mir vorbeijoggten, während ich hier überlegte, was ich schreibe. Fiel mir als Idee für dieses Kapital ein. Das ist das idiotischste Abschlusswort, das ich jemals von dir gelesen habe. Und ich habe schon mindestens 8 von dir gelesen. Und ich glaube, mit 20 war Rainer wahrscheinlich auch nicht in Österreich. Aber nur Jonathan Frakes kann beantworten, ob das wirklich so passiert ist oder aber ob der Wingel uns nur einen Bären aufbinden will. Das war es jedenfalls von Kapital 8 der erotischen Kurzgeschichtensammlung. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Denkt daran, den Ersatzkanal zu abonnieren und schaut auch gerne auf meinem Twitter-Account vorbei. Dort würdet ihr auch frühzeitig von der nächsten Sperrung meines YouTube-Kanals erfahren. Links dahin in der YouTube-Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen oder Zuhören und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, sayonara, matane.